Morning, good morning, good Guten morning. Morgen, guten Morgen, guten Morgen. And yes, we are back in Colossians 3, verse 1. Ja, wir sind zurück in Kolosse 3, Vers 1. And now come some of my favorite parts of the whole book. Und jetzt kommen einige meiner Lieblingsstellen des ganzen Buches. The whole book of Colossians. Des ganzen Buches an die Kolosse. So I've actually never read it in the Passion, would you believe it? Ich habe es eigentlich nie in der Passion gelesen, kannst du das glauben? But I've spent I don't know how many hours meditating over it in the King James Version. Aber ich weiß nicht, wie viele Stunden damit verbracht, in der King James Version darüber zu meditieren. So let's go chapter 3 verse 1. Lass uns zu Kolosse 3 Vers 1 gehen. Christ's resurrection is your resurrection too. Christus Auferstehung ist auch deine Auferstehung. See, the New King James says, since you have been raised with Christ. Die King James Version sagt, wenn du also mit Christus auferstanden bist. But it's the same thing. Aber es ist das Gleiche. We have been resurrected with Christ. Wir sind mit Christus auferstanden. But you know, here's what you need to understand. Folgendes musst du verstehen. That it's not only the resurrection, but it's the ascension with Christ that's very important. Dass es nicht nur um die Auferstehung geht, sondern auch die Himmelfahrt mit Christus sehr wichtig ist. Because when Christ resurrected, he didn't hang around here on earth, he actually went to heaven. Denn als Christus auferstanden war, hing nicht hier auf der Erde herum, sondern ging in den Himmel. You know, and the original Greek, actually, it does mean resurrection, means raised up to life. Im griechischen Original heißt es tatsächlich Auferstehung, was bedeutet, zum Leben erweckt zu werden. But it's actually a very powerful word in the Greek. Es ist im Griechischen tatsächlich ein kraftvolles Wort. Because it's a compound word. Denn es ist ein zusammengesetztes Wort. The one is means a coherence and the second thing's a raising up or resurrecting. Das eine bedeutet Zusammenhalt, Verbindung und das zweite Auferweckung, Auferstehung. So we are in coherence with Jesus Christ, have you been resurrected? So sind wir im Einklang mit Jesus Christus, der auferweckt wurde. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? I've already mentioned before. Ich habe es bereits erwähnt. That when Christ resurrected, he resurrected in a complete new way. Als Christus auferweckt wurde, bist du auf eine völlig neue Art und Weise auferstanden. He left the old body behind. Er ließ seinen alten Körper zurück. And he was resurrected with a new glorified body. Und wurde mit einem neuen herrlichen Körper auferweckt. And this is exactly what happened to us. Und das ist genau das, was mit uns passierte. Because we've not only been resurrected, but we've been resurrected with Christ in coherence with him. Denn wir sind nicht nur auferstanden, sondern wir sind mit Christus, mit ihm verbunden, auferweckt worden. So Christ's resurrection is your resurrection. Die Auferstehung Christi ist also deine Auferstehung. That's what it means to be a new creation in Christ Jesus. Das bedeutet es, in Jesus Christus eine neue Schöpfung zu sein. You've not only been raised up, you've been raised up to a brand new life. Du bist nicht nur auferstanden, du bist zu einem neuen Leben auferweckt worden. And you know, this new creation that you now are, und diese neue Schöpfung, die du jetzt bist, that could not have happened unless Jesus would have resurrected. Hätte nicht geschehen können, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. You know, when I talk about the finished work of the cross, wenn ich vom vollbrachten Werk am Kreuz spreche, a lot of people think that I only talk about when Jesus died. Denken viele Leute, dass ich nur über den Tod von Jesus spreche. And maybe it's my fault because I don't express myself clear enough. Und vielleicht ist es mein Fehler, weil ich mich nicht klar genug ausdrücke. But in my understanding, I mean the death, the resurrection, the ascension, the sealing, the new covenant. Aber in meinem Verständnis meine ich den Tod, die Auferstehung, die Himmelfahrt, den neuen Bund. The whole package. Das gesamte Paket. So look, you have been resurrected with Christ. That means you're a brand new nature right now. Schau mal, du bist mit Christus auferstanden. Das heißt, du hast jetzt eine ganz neue Natur. So what's the natural result of being a new creation? Was ist die natürliche Folge davon, eine neue Schöpfung zu sein? Your real you, the new creation. Dein wahres Ich, die neue Schöpfung. Has in reality much more desire to live in the heavenly reality than to live in the earthly reality. hat in Wirklichkeit vielmehr den Wunsch, in der himmlischen Realität zu leben, als in der irdischen Realität. But we still live in this body. Aber wir leben immer noch in diesem Körper. And this body is connected to this earth. Und dieser Körper ist mit dieser Erde verbunden. So this is why every day we have to make a very simple choice. Deshalb müssen wir jeden Tag eine ganz einfache Entscheidung treffen. Are we going to live according to what our body, our natural instincts want? Werden wir so leben, wie es unser Körper, unsere natürlichen Instinkte wollen? Or are we going to live according to what our true new creation wants and desires? Oder leben wir so, wie es unsere wahre neue Schöpfung will und sich wünscht? We choose. Wir wählen. Every day you choose, do you live by your natural instinct or do you believe that the instinct of the new creation? Jeden Tag entscheidest du, ob du nach deinem natürlichen Instinkt lebst oder ob du dem Instinkt der neuen Schöpfung vertraust. So look at the natural conclusion that Paul has to come to. Schau dir also die logische Schlussfolgerung an, zu der Paulus gelangen muss. Because Christ's resurrection is your resurrection, you've now been resurrected to a new creation. Weil Christi Auferstehung auch deine Auferstehung ist, bist du jetzt zu einer neuen Schöpfung auferstanden. Look at this. This is why. Schau dir das an. Deshalb sollen wir. This is why we are to yearn for all that is above. Deshalb sollen wir uns nach allem sehnen, was oben ist. That's a very strong word. Das ist ein sehr deutliches, klares Wort. So you have to yearn, that means a very strong desire. Du musst dich sehnen, das heißt, du musst ein sehr starkes Verlangen haben. For everything that is above, in heaven where Jesus sits. Nach allem, das oben ist, im Himmel, wo Jesus sitzt. So in the original Greek, the word to yearn, it means this. In der griechischen Originalsprache bedeutet das Wort sich sehnen folgendes. It means to crave for something. Es bedeutet sich nach etwas zu verzehren. It means with a great zeal to try to find something. Es bedeutet mit großem Eifer zu versuchen etwas zu finden. But listen to this. Aber hört ihr das an? This is a real kind of a good shocker. Dies ist etwas wie ein schöner Schocker. The word yearn in the Greek not only means to crave for something or to seek something intensely to find it. Das Wort sich sehnen bedeutet im Griechischen nicht nur sich nach etwas zu verzehren oder etwas intensiv zu suchen, um es zu finden. But it is written in the present tense, in the active voice and as an imperative. Sondern es ist im Präsens, in der Aktivform und als Imperativ geschrieben. So, the imperative means God is not giving you a good idea, he's giving you a commandment. Der Imperativ bedeutet also, dass Gott dir nicht eine gute Idee gibt, sondern einen Befehl. You know, when I talk in the imperative voice with Lou, for instance, my secretary, my PA. Wenn ich zum Beispiel zu Lou, meiner Sekretärin und Assistentin, mit befehlender Stimme sage, wenn ich sage, Lou, until Monday, 12 o'clock, I have to have these documents on my desk. Lou, bis am Montag um 12 Uhr muss ich die Dokumente auf meinem Schreibtisch haben. I'm not giving her a good idea. Gebe ich ihr nicht einfach eine gute Idee. She needs to do that by 12 o'clock. Sie muss diese Arbeit bis 12 Uhr erledigt haben. So, God is saying that we are supposed to really desperately seek after heaven. Gott will damit sagen, dass wir wirklich verzweifelt nach dem Himmel suchen sollen. In imperative. In Befehlsform. And then he puts it in the present tense, which means every single day of your life until you actually live there forever. Und dann sagt er es in der Gegenwartsform, das heißt jeden einzelnen Tag deines Lebens, bis du tatsächlich für immer dort leben wirst. And it's in the active voice, it means you have to do it. Und es steht im aktiven Wortlaut, was bedeutet, dass du es tun musst. So the present tense means this. Die Gegenwartsform bedeutet also, today you have to do it. Dass du es heute tun musst. But tomorrow when you open Colossians 3, it's still in the present tense, so you still have to do it. Aber morgen, wenn du Kolosser 3 aufschlägst, steht es immer noch in der Gegenwartsform, also musst du es immer noch tun. Next year when you read it, it's still in the present tense. Nächstes Jahr, wenn du es lesen wirst, steht es immer noch in der Gegenwartsform. That means we constantly have to desire heaven. Das bedeutet, dass wir uns ständig nach dem Himmel sehnen müssen. We're going to continue talking about this tomorrow. Wir werden morgen weiter über dieses Thema sprechen.